hast mich geküsst, doch ich wollte keinen Kuss von dir. Du hast mich geküsst und mein Teil berührt. Du hast mich geküsst, doch ich wollte keinen Kuss von dir. Du hast mich geküsst, einfach so verführt. Neben mir, so ganz allein. Ich ging auf dich zu, sprach dich an und lud dich herzlich zu mir ein. Dort kamen wir uns näher, die Enttäuschung war groß. Ich sagte, du kannst gehen, doch ich wurde dich nicht mehr los. Ich merkte, was du wolltest, ich war nicht interessiert. Und dann ist es passiert. Du hast mich geküsst, doch ich wollte keinen Kuss von dir. Du hast mich geküsst und mein Teil berührt. Du hast mich geküsst, doch ich wollte keinen Kuss von dir. Du hast mich geküsst, einfach so verführt. Deine Hand streichelte mein Glied, wir saßen auf der Couch, Haut an Haut. Ich wurde nervös, hatte keine Chance, du legtest dich auf mich drauf. Ich schrie, lass mich in Ruhe, doch das störte dich nicht. Du zeigtest mir deine Brust, die war so widerlich. Ich schubste dich weg, hab deine Faust dafür kassiert. Und dann ist es passiert. Du hast mich geküsst, doch ich wollte keinen Kuss von dir. Du hast mich geküsst und mein Teil berührt. Du hast mich geküsst, doch ich wollte keinen Kuss von dir. Du hast mich geküsst, einfach so verführt. Doch ich wollte keinen Kuss von dir. Du hast mich geküsst, einfach so verführt.